Mieke Meyerhofer wünscht dir alles Gute zum Geburtstag. Liebe Silvia unter Bein, denn du hast einfach ein gutes Herz. Happy Birthday, Sylvie. Denn ich hoffe, dir geht es gut und hoffe, du bleibst gesund. Denn ich hoffe, ihr bleibt beide gesund und lebt ewig, ihr beide zusammen. Nico Meyerhofer wünscht dir alles Gute zum Geburtstag. Liebe Silvia unter Bein, denn du hast einfach ein gutes Herz. Happy Birthday, Sylvie. Denn ich hoffe, dir geht es gut und hoffe, du bleibst gesund. Denn ich hoffe, ihr bleibt beide gesund und lebt ewig, wir beide zusammen. Wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, Sylvia unter Bein. Liebe Meyerhofer wünscht dir alles Gute zum Geburtstag. Liebe Silvia.